Hören 11. Ich begrüße heute Moritz Anthaus, Biologe an der Universität Mainz. Herr Anthaus, Sie warnen eindringlich vor den Gefahren von Mikroplastik für die Umwelt. Weshalb gerade Mikroplastik und nicht einfach nur Plastik? Nun, wir alle wissen, was Plastik ist und dass dieser Kunststoff die Umwelt nachhaltig zerstört. Aber Mikroplastik? Diese Kunststoffteilchen sind sehr klein, weniger als 5 mm, und sind in den meisten Fällen mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Sie finden sich dennoch in vielen Produkten, die wir tagtäglich kaufen und bei denen wir kaum auf die Idee kommen würden, dass sie Plastikteilchen enthalten. Können Sie uns ein Beispiel nennen? Natürlich. Im Kosmetikbereich greift man zum Beispiel gern auf Mikroplastik zurück. Ich nenne hier nur ein Produkt, das sicher anschaulich genug ist. Hautreinigungsmittel. Um die Haut wirklich gut reinigen zu können, benötigen Sie eine Creme mit einer bestimmten Konsistenz. Man spricht auch von einem Peeling-Effekt, den das Mittel haben soll. Und die Plastikteilchen, die diesen Effekt bewirken, könnten für den Konsumenten dann irgendwann gesundheitsschädigend werden? Wahrscheinlich nicht durch die direkte Anwendung. Aber bedenken Sie, dass diese Teile dann später über die Abwässer in die Kanalisation geraten und weiter durch die Flüsse in die Weltmeere. Das Problem ist, dass sie nirgends Halt machen. Sie gelangen in die Nahrungskette, indem sie früher oder später in den Magen von Fischen geraten. Und am Ende landen Fische auf unseren Tellern. Und die Mikroplastikteilchen kommen zurück zum Menschen und in dessen Blutkreislauf. Und da lauert dann die Gefahr. Wie viel gesicherte Forschung gibt es denn tatsächlich darüber, dass Mikroplastikteilchen bei Menschen Schaden anrichten? Nicht viel, das muss ich sagen. Hier müssten wesentlich mehr finanzielle Mittel für die Forschung bereitgestellt werden. Es gibt aber einzelne, durchaus ernstzunehmende Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass die Teilchen dazu in der Lage sind, Schadstoffe an sich zu binden. Also Stoffe, die dem Menschen definitiv nicht gut tun. Wie das alles aber genau wirkt, dazu weiß man noch zu wenig. Und was lässt sich nun machen? Oh, es gibt bereits etliche Vorschläge zur Reduzierung von Mikroplastikmüll. Um die Weltmeere vor Mikroplastikmüll zu schützen, wurden beispielsweise Vorschläge gemacht, die Schiffe davon abhalten, ihren Müll auf hoher See zu entsorgen. Und im Kosmetikbereich gehen immer mehr Hersteller dazu über, nach Ersatzstoffen für Mikroplastik zu suchen. Bei Hautreinigungsmitteln zum Beispiel könnten Wachspartikel den gewünschten Peeling-Effekt erreichen. Meinen Sie Wachs, wie man ihn in Kerzen findet? Ja, ganz genau, Kerzenwachs. Aber eigentlich sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass diese Ersatzstoffe ihrerseits nicht die Umwelt schädigen. Ich bin sicher, dass es da zu kreativen Lösungen kommen kann. Man muss sie nur wollen. Und um diese zu wollen, ist es so wichtig, sich den möglichen Gefahren von Mikroplastik überhaupt erst bewusst zu werden. Herr Anthaus, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.